Stück Brot. Was geschieht da? Hilfe doch bald, du verlierst so viel Blut. Lass uns bleiben, wenn sie in Ohnmacht, dann schlagen sie uns tot, wenn sie uns greifen. Hey, kein Tuch, du Salbe. Was ist denn geschehen? Wer braucht nur Ruhe? Lass sie